Kommsat-Engel von J.G. Ballard. Now you know how nice it feels. Als ich zum ersten Mal von dem Auftrag hörte, und zwar im Sommer 1968, tat ich alles, um ihn abzulehnen. Charles Whitehead, der Produzent der Wissenschaftssendung Horizon, die die BBC im Fernsehen ausstrahlte, bat mich, zusammen mit ihm nach Frankreich zu fliegen und eine Pressekonferenz aufzuzeichnen, die der 14-jährige Wunderknabe Georges Duval gab, der in den Pariser Zeitungen für Aufsehen sorgte. Der Film sollte Teil der neuen Horizon-Serie sein, für die ich unter dem Titel »Der expansive Verstand« ein Drehbuch schrieb, das untersuchte, welche Rolle die Nachrichtensatelliten und Datenverarbeitungsprozessoren für die sogenannte Informationsexplosion spielte. Mich ärgerte die Übernahme von diesem irrelevanten und sensationellen Stoff in ein ansonsten seriöses Programm. »Charles, du wirst die ganze Sache ruinieren«, rief ich ihm an jenem Morgen laut protestierend über seinen Schreibtisch hinweg zu. Mit diesen Wunderkindern ist es doch immer dasselbe. Entweder haben sie nur einfach ein ungewöhnliches Talent oder sie werden von ehrgeizigen Eltern manipuliert. Glaubst du wirklich, dass dieser Knabe ein Genie ist? Er könnte eins sein, James. Wer weiß das schon? Charles deutete mit seiner rundlichen Hand auf die an die Wand gehefteten Kontaktabzüge im Orbit befindlicher Satelliten. Wir machen eine Sendung über fortgeschrittene Nachrichtensysteme. Wenn sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben, dann doch wohl die, so rare Talente wie dieses zutage zu fördern. Unsinn. Diese Wunderkinder tauchen immer wieder auf. Sie verhalten sich zu echten Genies, etwa so wie ein Kanalschwimmer zu einem Mondastronauten. Schließlich gewann mich Charles trotz meiner Proteste für die Sache. Doch als wir am nächsten Morgen zum Flughafen von Orly flogen, war ich noch immer skeptisch. Alle 2-3 Jahre gab es Berichte über ein neu entdecktes Wunderkind. Das Strickmuster war immer das gleiche. Das Wunderkind beherrschte mit 3 Jahren Schach, Sanskrit und Infinitesimalrechnen mit 6, Einsteins Relativitätstheorie mit 12. Die Universitäten und Konservatorien Amerikas und Englands öffneten ihnen ihre Pforten. Aus irgendeinem Grund wurde aus diesen frühreifen Talenten nie etwas. Wenn die Eltern oder ein skrupelloser Wirtschaftssponsor die Werbewirksamkeit des Kindes bis auf den letzten Tropfen ausgepresst hatten, schien sich dessen sogenanntes Genie zu verflüchtigen, und es sank in Vergessenheit. »Erinnerst du dich noch an Minute Rouet?«, fragte ich Charles auf dem Weg nach Orly. »Die war mal vor ein paar Jahren solch ein Wunderkind. Cocteau las ihre Gedichte und sagte, jedes Kind ist ein Genie, außer Minute Rouet.« »James, immer mit der Ruhe. Du bist ein typischer Wissenschaftler. Du verträgst einfach nichts, was deine eigenen Vorurteile herausfordert. Warten wir es doch ab, bis wir ihn gesehen haben. Er könnte uns überraschen.« Das tat er dann auch wirklich. Aber nicht so, wie wir es erwartet hatten. Yeah. Georges Duval lebte mit seiner verwitweten Mutter in dem Kleinstädtchen Montereau an der Seine, 50 Kilometer südlich von Paris. Als wir über den gepflasterten Platz an der verwitterten Polizeipräfektur vorbeifuhren, schien es ein unwahrscheinlicher Geburtsort für einen neuen Darwin, Freud oder Curie zu sein. Das Duvalsche Haus jedoch war eine kostspielige, mit einer weißen Mauer umgebene Villa mit Blick auf einen stillen Arm der Seine. Ein gut gepflegter Rasen gab die Aussicht auf Schwäne und Rieselwiesen frei. In der Auffahrt stand der Aufnahmewagen des Filmteams, das wir angeheuert hatten, und daneben ein Übertragungswagen von Radio Télévision Française und ein Mercedes mit einem Paris-Match-Aufkleber auf dem Rückfenster. Tonkabel liefen über den Kies und dann in ein Küchenfenster. Ein Dienstmädchen mit scharfen Gesichtszügen führte uns ohne große Umstände in das Haus. Im Empfangssaal, gegenüber den Fenstern und einem Mahagonitisch, waren 4 Reihen vergoldeter Stühle aufgestellt worden, die man aus dem Hôtel de Ville herangeschafft hatte. Hier fotografierte ein Dutzend Kameraleute Madame Duval, eine hübsche Frau mit 30 mit ruhigen, grauen Augen, die die Arme locker unter einer zweireihigen Perlenkette verschränkt hatte. Ein Trio ernst dreinblickender Männer in Gesellschaftsanzügen beschützte sie vor den Technikern, die Mikrofone aufbauten und Kabel unter dem Tisch verlegten. Obwohl es noch eine Viertelstunde dauerte, bis Georges Duval dann erschien, empfand ich jetzt schon die ganze Stimmung als unecht und gestellt. Die 3 Herren in den dunklen Anzügen, der Universitätsrektor der Sorbonne, ein hoher Bürokrat aus dem französischen Bildungsministerium und ein Vertreter des Institut Pascal, eines Zentrums der wissenschaftlichen Forschung, verliehen dieser Konferenz eine überladene Atmosphäre, die durch die Anwesenheit des örtlichen Bürgermeisters, einer hausbackenen Erscheinung in einem glänzenden Anzug und des Lehrers des Jungen, eines hohlwangigen Menschen, der sich über seine Pfeife zusammenkrümmte, nur unwesentlich aufgelockert wurde. Es versteht sich von selbst, dass Georges Duval, als er dann kam, eine absolute Enttäuschung war. In Begleitung eines jungen Priesters, dem Ratgeber der Familie, nahm er hinter dem Tisch seinen Platz ein, verbeugte sich leicht vor den 3 Offiziellen und gab seiner Mutter einen pflichtschuldigen Kuss auf die Wange. Als die Scheinwerfer aufflammten und die Kameras zu surren begannen, musterte er uns ohne jede Verlegenheit. Georges Duval war damals 14. Ein schmalschultriger, für sein Alter kleiner Junge, der selbstbewusst in einem grauen Flanellanzug auftrat. Sein Gesicht war blass und anämisch und sein Haar nach vorn gekämmt, um seine hohe, gewölbte Stirn zu verbergen. Er behielt die Hände in den Taschen, versteckte seine übergroßen Handgelenke. Was mir sofort auffiel, war sein absolut emotions- und ausdrucksloses Gesicht, so als hätte er sein Denkvermögen in dem Zimmer nebenan gelassen, wo es jetzt an der Lösung eines verzwickten Problems arbeitete. Nobody knows it, but it's true. I hate myself and I hate you too. But I won't tell anyone. No, I won't tell anyone. This is a secret I have kept. Is a secret that I'll never forget, but I won't tell anyone. No, I won't tell anyone. It's alright, just take your time, just take your time, just take your time. It's alright, just take your time, just take your time, just take your time. Oh love, won't you open up your heart and speak? Won't you let your two tongues breathe beneath whatever you have to say? I won't give you away, give you away, give you away. Professor Leroux von der Sorbonne eröffnete die Pressekonferenz. Georges hatte das erste Mal von sich reden gemacht, als er mit 13 Jahren Doktor der Mathematik geworden war, seit Descartes der Jüngste seines Faches. Leroux beschrieb Georges Laufbahn. Er konnte im Alter von 2 Jahren lesen und hatte mit 9 die Reifeprüfung bestanden, die man sonst mit 15 oder 16 ablegt. In seiner Freizeit hatte er sich Englisch und Deutsch beigebracht. Mit 11 in Musiktheorie am Pariser Konservatorium das Diplom erworben und mit 12 bereits an seiner Doktorarbeit gesessen. Er hatte ein frühreifes Interesse an Molekularbiologie gezeigt und bereits mit Biochemikern in Harvard und Cambridge korrespondiert. Während dieser uns irgendwie bekannt vorkommende Katalog vor den Zuhörern ausgebreitet wurde, zeigten Georges Augen unter der riesigen Hirnschale keinen Funken von innerer Anteilnahme. Ab und zu warf er einen Blick auf einen jungen Mann mit schütterem Haar, der in einem weichen grauen Anzug ganz für sich in der ersten Reihe saß. Damals hielt ich ihn für Georges älteren Bruder. Er hatte die gleichen hohen Schläfen und das gleiche verschlossene Gesicht. Später jedoch stellte ich fest, dass er eine ganz andere Rolle spielte. Man richtete höfliche Fragen an Georges. Sie folgten dem üblichen Muster. Was er von Vietnam halte, dem Wettlauf im All, der Drogenszene, Miniröcken, Mädchen, Brigitte Bardot. Kurzum, nicht eine wirklich ernsthafte Frage. Georges antwortete gut gelaunt und gab an, außerhalb seiner Studien keine nennenswerte Meinung zu haben. Seine Stimme klang fest und in Maßen bescheiden. Doch er wirkte zusehends gelangweilter vor der Konferenz. Und so wie sie zu Ende war, gesellte er sich zu dem jungen Mann in der ersten Reihe. Sie verließen gemeinsam den Raum. Ihre Gesichter trugen den gleichen geistesabwesenden Ausdruck, den man bei Verrückten sieht, so als lebten sie einen Schritt neben unserem Universum her. Beim Hinausgehen unterhielt ich mich mit den anderen Journalisten. Georges Vater war Fließbandarbeiter im Renault-Werk in Paris gewesen. Weder er noch Madame Duval waren im Mindesten gebildet. Und das Haus, in das die Witwe und ihr Sohn erst vor 2 Monaten gezogen waren, wurde von einer großen Forschungsstiftung finanziert. Über Georges Duval wachten augenscheinlich unsichtbare Mächte. Mit den Jungen aus dem Städtchen schien er nie gespielt zu haben. Als wir abfuhren, sagte Charles Whitehead verschmitzt: »Ich stelle fest, dass du selbst überhaupt keine Fragen an ihn gerichtet hast. Die ganze Sache war doch eine einzige Schiebung. Da hätten wir genauso gut de Gaulle interviewen können. Vielleicht haben wir das. Du meinst, hinter allem könnte Le General stecken? Möglich wär's. Sind wir doch mal ehrlich. Wenn der Junge wirklich hervorragend sein sollte, dann hätte er doch ziemliche Schwierigkeiten, sich abzusetzen und für DuPont oder IBM zu arbeiten. Aber ist das denn? Klug war er natürlich, aber trotzdem, ich wette mit dir, dass man in 3 Jahren nicht einmal mehr seinen Namen kennen wird.« Nach unserer Rückkehr nach London erwachte mit einem Mal meine Neugier wieder. Im Bus der Air France unterwegs zum TV Center in White City musterte ich die Kinder auf dem Bürgersteig. Ganz sicher besaß keines von ihnen die Reife und Intelligenz von Georges Duval. Am übernächsten Morgen, als ich mich dabei ertappte, dass ich immer noch über Georges nachdachte, ging ich hoch ins Archiv. Während ich die Zeitungsausschnitte der letzten 20 Jahre durchblätterte, machte ich eine interessante Entdeckung. Ich fand heraus, dass, beginnend mit dem Jahr 1948, etwa alle 2 Jahre ein Großbericht über ein Wunderkind in den Zeitungen stand. Die letzte Berühmtheit war Bobby Silverberg gewesen, ein 15-Jähriger aus Tampa, Florida. Die Fotos in Look, Paris Match und Oggi hätten Georges Duval darstellen können. Abgesehen von der amerikanischen Umgebung glichen sich alle Details aufs Haar. Die Pressekonferenz, Fernsehkameras, wortführende Offizielle, der Hochschulrektor, die liebende Mutter und das junge Genie persönlich. Diesmal mit Bürstenschnitt und ohne Möglichkeit, den hohen, gewölbten Schädel zu verstecken. Er hatte bereits 2 Doktorwürden erlangt und von MIT, Princeton und Caltech Graduiertenstipendien angeboten bekommen. Und was dann? »Das ist fast 3 Jahre her«, sagte ich zu Judy Walsh, meiner Sekretärin. »Was macht er jetzt?« Sie blätterte die Karteikarten durch und schüttelte dann den Kopf. »Nichts. Ich schätze, er macht gerade an irgendeiner Universität den nächsten Doktor. Er hat schon 2. Inzwischen hätte er eigentlich einen Überlichtantrieb oder eine Methode, künstliches Leben zu schaffen, erfinden müssen. Er ist erst 17. Warte, bis er ein bisschen älter ist.« »Älter? Du bringst mich da auf eine Idee. Fangen wir nochmal von vorne an. 1948.« Judy reichte mir das Bündel Ausschnitte. Das Magazin Life hatte die Story von Günther Bergmann aufgegriffen, dem ersten Nachkriegswunderkind, ein 17-jähriger Schwede, dessen blasse, übergroße Augen mir aus den Fotos entgegenstarrten. Ungewöhnlich war die Anwesenheit von 3 Vertretern der Nobelstiftung, die der Verleihung der Doktorwürde in der Universität von Uppsala beiwohnten. Seine intellektuellen Leistungen wirkten vielleicht deshalb so gewaltig, weil er älter war als Silverberg und Georges Duval. Es war sein 3. Doktortitel, den er erwarb. Er hatte bereits Grundlagenforschungen in Radioastronomie betrieben und mitgeholfen, die ungewöhnlichen Radioquellen zu identifizieren, die eine Dekade später Quasare genannt wurden. Eine spektakuläre Karriere in der Astronomie scheint ihm sicher zu sein. Er müsste sich mühelos ausfindig machen lassen. Was wird er sein? 37, mindestens Professor und auf dem direkten Weg zu einem Nobelpreis. Wir gingen die Branchenverzeichnisse durch, telefonierten mit dem Observatorium in Greenwich und dem Londoner Sekretariat der Internationalen Astronomischen Gesellschaft. Niemand hatte je von Günther Bergmann gehört. »Also, wo steckt er?« fragte ich Judy, als wir alle Informationskanäle ausgeschöpft hatten. »Herrgott, es sind 20 Jahre vergangen. Er müsste inzwischen weltberühmt sein.« »Vielleicht ist er tot.« »Das wäre möglich.« Ich sah Judy nachdenklich an. Sie schien daran zu zweifeln. »Verbinde mich mit der Nobelstiftung. Genauer gesagt, räum deinen Schreibtisch frei und schaff uns alle internationalen Telefonbücher hierher, die du kriegen kannst. Wir werden die Nachrichtensatelliten singen lassen.« Als ich 3 Wochen später meine prall gefüllte Aktentasche in Charles Whiteheads Büro trug, tat ich es mit federnden Schritten. Charles musterte mich lauernd über den Rand seiner Brille hinweg. »Wie ich höre, James, Bist du unseren vermissten Genies hart auf der Spur? Was bringst du heute? Eine neue Sendung. Neu? Georges Duval steht schon in der Programmvorschau der Radio Times. Seit wann? Ich zog mir einen Stuhl zu seinem Schreibtisch, öffnete meine Aktentasche und breitete die Ausschnitte vor ihm aus. Ich setze dich mal eben ins Bild, ja? Judy und ich sind bis ins Jahr 1948 zurückgegangen. In diesen letzten 20 Jahren hat es 11 Fälle sogenannter Genies gegeben. Georges Duval ist der 12. Ich legte ihm die Liste vor. 1948. Günther Bergmann, Uppsala, Schweden. 1950. Jakulid Malin, Vasa, Finnland. 1952. John Warrender, Kansas City, USA. 1953. Arturo Bandini, Bologna, Italien. 1955. Gesai Rai, Kalkutta, Indien. 1957. Giuliano Caldare, Palermo, Sizilien. 1958. Wolfgang Hertha, Köln, Deutschland. 1960. Martin Sherrington, Canterbury, England. 1962. Josef Oblenski, Leningrad, UdSSR. 1964. Yin Shi Shan, Wuhan, China. 1965. Robert Silverberg, Tampa, USA. 1968. Georges Duval, Montereau, Frankreich. Charles studierte die Liste und betupfte sich gelegentlich mit einem bestickten Taschentuch die Stirn. Abgesehen von Georges Duval sagen mir die Namen, ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Ist das nicht seltsam? Hier sind genug Talente versammelt, um dreimal hintereinander sämtliche Nobelpreise zu gewinnen. Habt ihr versucht, sie aufzuspüren? Ich stöhnte gequält auf. Sogar die stille Judy wurde von einem kurzen Schaudern gepackt. Ob wir es versucht haben? Mein Gott, wir haben nichts anderes getan. Charles, außer dass wir 100 Adressbücher und Register gewälzt haben, haben wir uns mit den damals zuständigen Magazinen und Nachrichtenagenturen in Verbindung gesetzt, bei den Universitäten nachgefragt, die ihnen damals Stipendien angeboten haben, auf den Überseeleitungen mit BBC-Reportern in New York, Delhi und Moskau telefoniert. Und? Was wissen Sie von ihnen? Nichts. Völlige Fehlanzeige. Charles schüttelte ungläubig den Kopf. Irgendwo müssen Sie doch stecken. Was ist mit den Universitäten, an die Sie gehen sollten? Auch dort ist nichts bekannt. Es ist schon komisch. Keiner von Ihnen ist tatsächlich an eine Universität gegangen. Wir haben Kontakt zu den Dekanaten von fast 50 Universitäten aufgenommen. Keine Spur von Ihnen. Sie haben Ihre akademischen Grade als Externe erworben, solange Sie noch zur Schule gingen. Aber danach haben Sie alle Verbindungen zur akademischen Welt abgebrochen. Charles beugte sich über die Liste und hielt sie wie die Hälfte einer Schatzkarte in der Hand. James, es sieht so aus, als würdest du die Wette gewinnen. Irgendwie sind sie alle gegen Ende der Pubertät geistig erloschen. Ein plötzlicher Intelligenzausbruch, unterstützt durch ein phänomenales Gedächtnis, doch ohne einen echten schöpferischen Funken. Das ist es, glaube ich. Keiner von ihnen war ein Genie. Eigentlich glaube ich, dass sie alle Genies waren. Ehe er mich unterbrechen konnte, fuhr ich fort. Vergiss das mal einen Moment. Ob sie Genie besaßen oder nicht, spielt keine Rolle. Ihr Intellekt jedenfalls lag enorm über dem Durchschnitt. Ihre IQs lagen über 200 und auf vielen Wissensgebieten hatten sie ungeheures pädagogisches Talent. Sie genossen für kurze Zeit Ruhm und Glanz und lösten sich in nichts auf. Worauf willst du hinaus? Auf eine Art von Verschwörung? In gewisser Hinsicht ja. Charles reichte mir die Liste. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Meinst du wirklich, dass irgendeine finstere Regierungsbehörde sie heimlich aus dem Verkehr gezogen hat und dass sie jetzt an einer Superwaffe arbeiten müssen? Möglich, aber das bezweifle ich. Ich nahm einen Packen Fotos aus dem zweiten Ordner. Sieh dir mal an. Charles griff sich das erste. Ah, das ist George. Hier hat er Falten im Gesicht. Diese Fernsehkameras lassen einen wirklich älter aussehen. Das ist nicht Georges Duval. Das ist Oblenski, der russische Junge. Vor 6 Jahren aufgenommen. Ziemlich große Ähnlichkeit, nicht wahr? Ich legte die 12 Fotos auf der Tischplatte im Halbkreis aus. Charles ging alle durch und verglich die übergroßen Augen und hohen Stirnen, den gleichen unerschütterlichen Blick. »Warte mal, bist du sicher, dass das nicht Duval ist?« Charles hob Oblenskis Bild hoch und zeigte auf die Gestalt eines jungen Mannes in einem hellgrauen Anzug, der hinter irgendeinem Offiziellen in einem Leningrader Empfangszimmer stand. »Dieser hier war auf jeden Fall bei Duvals Pressekonferenz dabei und saß genau vor uns.« Ich nickte Judy zu. »Richtig, Charles. Und er ist nicht bloß auf diesem Foto.« Ich legte die Bilder von Bobby Silverberg, Hertha und Martin Sherrington nebeneinander. Auf jedem war irgendwo im Hintergrund die gleiche Gestalt mit schütterem Haar und im taubengrauen Anzug, deren scharfe Augen die Kameralinse mieden. Die Universitäten wollen ihn alle nicht kennen. Und auch Shell, Philips, General Motors oder ein Dutzend anderer großer internationaler Gesellschaften nicht. Es gibt natürlich auch andere Organisationen, für die er beispielsweise als Talentsucher arbeiten könnte. Charles war aufgestanden und ging langsam um seinen Schreibtisch herum. Zum Beispiel der CIA? Du denkst, er könnte ein Anwerber für einen streng geheimen Brain Trust einer Regierung sein? Unwahrscheinlich, aber... Und die Russen? Warf ich ein. Oder die Chinesen? Reden wir doch nicht um den Brei herum. 11 junge Männer haben sich in nichts aufgelöst. Was ist mit ihnen passiert? Charles starrte die Fotos an. Das Komische ist nur, dass ich mich vage an alle diese Gesichter erinnere. Diese hohe gewölbte Stirn und diese Augen. Irgendwo. Pass auf, James. Das hier könnte das Material für eine neue Sendung sein. Dieses englische Wunderkind, Martin Sherrington, müsste doch leicht aufzuspüren sein. Dann der Deutsche, Hertha. Finde sie. Vielleicht sind wir einer großen Sache auf der Spur. Efficient, logical, effective, and practical, using all resources to the best of our ability, changing, designing, adapting our mentalities, improving our abilities for a better way of life. Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg nach Canterbury. Die Adresse, die ich von einem Freund bekommen hatte, der Wissenschaftsredakteur beim Daily Express war, führte uns in ein Wohnviertel hinter der großen General Electric Radio and Television Niederlassung am Stadtrand. Wir fuhren an langen Reihen grauer Ziegelhäuser vorbei, bis wir das Haus der Sherringtons am Ende einer Zeile fanden. Aus den Trümmern eines Gewächshauses ragte ein riesiger Sendemast eines Amateurfunkers, dessen Halteseile gerissen waren und vor sich hin rosteten. In den 8 Jahren, seit sich seine ungeheuren Verstandeskräfte dem hiesigen Grundschullehrer offenbart hatten, konnte Martin Sherrington ans Ende der Welt gezogen sein. Nach Cape Kennedy, in den Ural oder nach Peking. Doch nicht genug damit, dass weder Martin noch seine Eltern hier lebten, es kostete uns auch 2 volle Tage, bis wir jemanden fanden, der sich überhaupt noch an sie erinnern konnte. Die gegenwärtigen Bewohner des Hauses, ein gereizt aussehendes Paar, waren vor 2 Jahren eingezogen. Und vor ihnen hatte hier eine Großfamilie mit kriminellen Neigungen gehaust, die dann von Gerichtsvollziehern und Polizei an die Luft gesetzt worden war. Der Direktor der Grundschule lebte mittlerweile in Schottland im Ruhestand. Zum Glück erinnerte sich die Schulaufseherin an Martin. Ein blitzgescheiter Junge, wir waren alle sehr stolz auf ihn, aber ehrlich gesagt haben wir keine große Zuneigung für ihn empfunden. Er gab einem keine rechte Gelegenheit dazu. Von Mrs. Sherrington wusste sie nichts. Und vom Vater des Jungen hatte man immer angenommen, er sei im Krieg gefallen. Dank eines Kassierers in der Buchhaltung der örtlichen Elektrizitätswerke fanden wir heraus, wohin Mrs. Sherrington gezogen war. Gleich als ich die hübsche, hinter einer weißen Mauer liegende Villa in dem wohlhabenden Vorort auf der anderen Seite von Canterbury sah, merkte ich, dass die Spur warm wurde. Irgendwie erinnerten mich der knirschende Kies und der große, gut gepflegte Garten an ein anderes Haus. an das von Georges Duval bei Paris. Vom Dach meines direkt an der Hecke geparkten Wagens aus beobachteten wir eine gut aussehende Frau mit kräftigen Schultern, die im Rosengarten herumschlenderte. »Sie hat sich verbessert«, meinte ich. »Wer bezahlt wohl diesen Kasten?« Die Begegnung war merkwürdig. Diese eher hausbacken und unauffällig gekleidete Frau Ende 30 musterte uns über das silberne Teeservice hinweg wie eine gezähmte Mona Lisa. Sie sagte uns, dass es absolut unmöglich sei, Martin für das Fernsehen zu interviewen. »Es herrschte damals sehr großes Interesse an Ihrem Sohn, Mrs. Sherrington. Können Sie uns etwas über seine weitere akademische Laufbahn erzählen? An welche Universität ging er denn anschließend?« »Seine Ausbildung wurde privat zu Ende geführt.« »Was seinen augenblicklichen Aufenthaltsort betreffe, so glaube sie, er lebe jetzt im Ausland und arbeite für eine große internationale Organisation, die sie nicht nennen dürfe. Nicht etwa doch für die Regierung, Mrs. Sherrington?« Sie zögerte, wenn auch nur kurz. »Man sagte mir, dass die Organisation in enger Verbindung mit verschiedenen Regierungen steht, aber genaues weiß ich nicht.« Sie sprach so übertrieben artikuliert, als wolle sie ihren Akzent verbergen. Als wir gingen, begriff ich, wie einsam ihr Leben war. Doch Judy meinte, sie sei wahrscheinlich von dem Augenblick an einsam gewesen, als Martin Sherrington sprechen gelernt hatte. Unsere Reise nach Deutschland entpuppte sich als ein ebensolcher Fehlschlag. Alle Spuren Wolfgang Herthers verliefen im Sand. Nur wenige Leute in dem Dörfchen an der Frankfurter Autobahn erinnerten sich an ihn. Und der Postbote des Dorfs sagte uns, dass Frau Herther in die Schweiz gezogen sei, in eine am See gelegene Villa bei Luzern. Eine materiell wie geistig bescheidene Frau, doch der Sohn hätte es fraglos zu etwas gebracht. Ich stellte ein paar Fragen. Wolfgangs Vater? Frau Hertha war gleich nach Kriegsende mit dem Sohn hierher gekommen. Der Ehemann war wahrscheinlich in einem der namenlosen Gefangenenlager oder auf einem Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen. Der Mann mit dem schütteren Haar und dem hellgrauen Anzug? Ja, der war tatsächlich ins Dorf gekommen, um Frau Hertha bei den Umzugsvorbereitungen zu helfen. Zurück nach London, sagte ich zu Judy. Das überfordert unsere Mittel. Auf dem Rückflug sagte Judy, etwas begreife ich nicht. Warum sind die Väter immer verschwunden? Gute Frage. Grob gesagt, meine Liebe, sind diese 12 Jungen das Produkt einer einzigartigen genetischen Paarung. Es sieht fast so aus, als hätte jemand die Schatzkarte in der Mitte durchgerissen und die eine Hälfte behalten. Denk nur mal an die Samenbanken, die angelegt wurden. Genug Sperma auf Eis in einem eugenischen Cocktail, um den ganzen Planeten neu zu bevölkern. Diese albtraumhafte Zukunftsperspektive beschäftigte mich gerade, als ich am nächsten Morgen Charles Whiteheads Büro betrat. Ich hatte Charles noch nie in Hemdsärmeln gesehen. Zu meiner Überraschung fegte er meine Entschuldigungen beiseite und winkte mich dann vor eine Unmenge von Fotos, die an der Gipswand hinter seinem Schreibtisch befestigt waren. Das Büro war ein einziges Durcheinander von Zeitungsausschnitten und vergrößerten Einzelaufnahmen aus Wochenschauen. Charles hielt ein Vergrößerungsglas vor ein Foto von Präsident Johnson und McNamara bei einem Empfang im Weißen Haus. »Während du weg warst, haben wir unsere eigenen Nachforschungen angestellt«, sagte er. »Tröste dich, wir konnten zuerst auch keinen von ihnen aufspüren.« »Ihr habt sie also gefunden?« »Wo?« »Hier«, er wies auf die Fotos. »Direkt vor unserer Nase. Wir sehen sie tagtäglich vor uns.« Er zeigte auf das Foto einer Nachrichtenagentur von einem Empfang im Kreml für den Staatsratsvorsitzenden der DDR, Ulbricht. Kosygin und Brezhnev waren da. Staatsoberhaupt Podgorny unterhielt sich mit dem finnischen Botschafter und etwa 20 Parteifunktionäre. »Erkennst du jemanden davon? Außer Kosygin und Co.« »Der übliche Haufen Wächter mit scharfem Blick, mit denen sich diese Leute so gern umgeben. Aber warte mal.« Charles Finger verharrte bei einem jungen Mann mit einem abnorm langen Kopf, der an Kosygins Ellbogen stand. Seltsamerweise war das Gesicht des sowjetischen Premiers mehr ihm als Brezhnev zugewandt. »Oblenski, das russische Wunderkind. Was tut der bei Kosygin? Er sieht wie ein Übersetzer aus.« »Zwischen Kosygin und Brezhnev? Kaum.« »Ich habe bei den Korrespondenten von BBC und Reuters in Moskau nachgefragt. Sie haben ihn dort mehr als einmal gesehen. In der Öffentlichkeit sagt er nie etwas. Aber die wichtigen Männer sprechen immer mit ihm.« Ich legte das Foto zur Seite. »Charles, setz dich mit dem Außenministerium und der amerikanischen Botschaft in Verbindung. Das klingt plausibel. Wahrscheinlich sind alle 11 dort. In der Sowjetunion.« »Immer mit der Ruhe. Das dachten wir auch. Aber sieh dir mal die hier an.« Das nächste Bild stammte von einem Treffen im Weißen Haus zwischen Johnson, McNamara und General Westmoreland, bei dem die amerikanische Politik in Vietnam zur Debatte stand. Auf dem Rasen standen die üblichen Berater, Sekretäre und Geheimagenten herum. Ein Gesicht war eingekringelt, das eines Mannes Anfang 30, der unauffällig hinter Johnson und Westmoreland stand. »Warrender, das Genie von 1952, er arbeitet für die amerikanische Regierung.« »Es gibt noch mehr Überraschungen.« Charles präsentierte mir die restlichen Aufnahmen. »Die hier könnten dich auch interessieren.« Das nächste Bild zeigte Papst Paul auf dem Balkon von St. Peter, wie er der gewaltigen Menge auf dem Petersplatz den alljährlichen Segen Urbi et Orbi spendete. Neben ihm standen Kardinal Mancini und Mitglieder der päpstlichen Haushaltung. Schräg hinter dem Papst war ein etwa 30-jähriger Mann, der die Soutane eines Jesuiten zu tragen schien. Seine großen Augen waren auf Paul geheftet. »Bandini! Arturo Bandini!« meinte ich, als ich das Gesicht erkannte. Oggi hat ein paar Features über ihn gebracht. Er hat es in der päpstlichen Hierarchie weit nach oben geschafft. Es gibt kaum jemanden, der Il Papa näher steht oder mehr von ihm geliebt wird. Danach kam ein Foto von U Thant, aufgenommen bei einer Versammlung des Weltsicherheitsrates während der Kuba-Krise. Hinter dem Generalsekretär saß ein blasshäutiger junger Brahmane mit feingeschnittenen Zügen. Gesai Rai, der Inder, der einer hohen Kaste angehörte und der das einzige Wunderkind war, das aus gutem Hause stammte. »Rai ist inzwischen noch höher in Utans Stab aufgerückt«, fügte Charles hinzu. »Es gibt eine interessante Aufnahme, die ihn zusammen mit Warrender während der Kuba-Krise zeigt. Warrender gehörte damals zu Kennedys Stab.« Er fuhr beiläufig fort. »Ein Jahr, nachdem Oblenski im Kreml saß, wurde Chruschtschow gefeuert.« »Sie stehen also in Verbindung?« Mir wird allmählich klar, wozu das rote Telefon zwischen Moskau und Washington wirklich da ist. Charles reichte mir die nächste Vergrößerung. Hier ist ein alter Freund von dir. Unser Martin Sherrington. Er gehört Professor Lovells Stab am Radioobservatorium in Jodrell Bank an. Einer der ganz wenigen, die nicht bei der Regierung oder ins Big Business eingestiegen sind. Dafür aber dick in die Wissenschaft. Ich starrte das ruhige, konzentrierte Gesicht des schwer greifbaren Sherrington an und begriff, dass mich irgendjemand in Jodrell Bank bewusst irregeführt hatte. Wie Günther Bergmann. Er zog vor 15 Jahren aus Schweden in die Vereinigten Staaten und rangiert jetzt ziemlich weit oben in der NASA. Yen Shi Shan ist der Jüngste, knapp 17. Aber schau dir das hier an. Das Foto zeigte Mao Zedong und Chu Enlai auf der Ehrentribüne in Peking während der Kulturrevolution. Unter ihnen zog eine Riesenschar von Jugendlichen vorbei, die alle Mao-Bibeln schwenkten und Parolen zu skandieren schienen. Zwischen Mao und Chu reckte ein Junge die Faust in die Luft. Es war der Anführer der Roten Garde. Yen Shi Shan. Er hat früh angefangen, sagte Charles. Die anderen zwei oder drei haben wir noch nicht aufgespürt, aber Hertha soll bei dem Bankenkonsortium Zürich-Hamburg sein. Von Jaakko Liedmanen, dem finnischen Wunderkind, munkelt man, dass er am sowjetischen Weltraumprogramm mitarbeitet. Also eins muss man ja sagen, meinte ich. Sie haben es alle gut getroffen. Nicht alle. Charles zeigte mir das letzte Bild, das sizilianische Genie Giuliano Caldare. Einer hat's schlecht getroffen. Caldare emigrierte 1960 in die Vereinigten Staaten und gehört jetzt zum inneren Zirkel der Cosa Nostra. Nach allem, was man so hört, ein aufstrebendes Talent. Ich setzte mich an Charles' Schreibtisch. Gut, aber was beweist das? Es mag ja wie eine Verschwörung aussehen, aber bei ihren Talenten sollte man eigentlich erwarten, dass sie es in der Welt zu etwas bringen wollen. Milde ausgedrückt. Mein Gott, diese Burschen brauchen nur noch einen Schritt nach vorn zu tun und schon sind sie überall am Drücker. Du sagst es. Ich klappte Charles Schreibblock auf. Wir werden die Sendung überarbeiten. Einverstanden? Wir fangen mit der Pressekonferenz von Georges Duval an, bringen dann, was wir über die anderen herausgefunden haben und wo sie jetzt sind, schneiden altes Wochenschaumaterial dazwischen, Interviews mit den Müttern. Das könnte eine richtig nette Sache werden. Das hofften wir wenigstens. Es versteht sich von selbst, dass aus der Sendung nichts wurde. 2 Tage später, ich war noch immer dabei, das Wochenschaumaterial zusammenzustellen, kam von der Programmleitung die Aufforderung, das Projekt auf Eis zu legen. Wir versuchten dagegen anzugehen, doch die Entscheidung war endgültig. Kurz darauf lief mein Vertrag mit Horizon aus und ich bekam den Auftrag, für das Kinderprogramm eine neue Serie über große Erfinder zu schreiben. Charles schob man zu Golf International ab. Es war uns beiden natürlich sonnenklar, dass wir irgendjemandem zu sehr auf die Pelle gerückt waren. Aber was hätten wir machen sollen? 3 Monate später fuhr ich mit einer Gruppe Wissenschaftsjournalisten zum Radioobservatorium in Jodrell Bank und sah dort flüchtig Martin Sherrington, einen hochgewachsenen Mann mit feinen Zügen, der aufmerksam dem Verlauf der Pressekonferenz von Professor Lovell zusah. Während der nächsten Monate verfolgte ich aufmerksam die Zeitungen und Nachrichtensendungen im Fernsehen. Wenn irgendeine Verschwörung existierte, was bezweckte sie dann? Da waren sie, saßen hinter den größten Männern dieser Welt, bereit, die Schalthebel der Macht zu übernehmen. Doch eine globale Diktatur klang so unwahrscheinlich. Zumindest 2 von ihnen schienen gegen die etablierten Autoritäten zu arbeiten. Neben Caldare in der Cosa Nostra setzte Georges Duval sein musikalisches Talent in spektakulärer Weise ein und wurde in weniger als einem Jahr der berühmteste Yeah-Yeah-Sänger Frankreichs und stellte als Führer der psychedelischen Jugend sogar die Beatles in den Schatten. Als Vorkämpfer der weltweiten Protestbewegung wurde er von der Polizei von einem Dutzend Länder gehasst, doch die Teenager von Bangkok bis Mexico City machten ihn zu ihrem Idol. Eine Zusammenarbeit zwischen Georges und Bandini beim Vatikan erschien unwahrscheinlich. Außerdem deutete im großen Weltgeschehen nichts darauf hin, dass die Mitglieder der Gruppe anders als segensreich aktiv wurden. Die abgewendete nukleare Konfrontation während der Kuba-Krise, der Sturz Chruschtschows und die russisch-amerikanische Détente, Friedensbestrebungen in Vietnam, die liberalisierte Politik des Vatikans hinsichtlich Geburtenkontrolle und Scheidung, sogar die Roten Garden und das Chaos, das sie verbreiteten, konnte man als subtiles Mittel verstehen, Chinas Kampfgeist zu einer Zeit abzulenken, in der es sonst vielleicht in Vietnam interveniert hätte. Dann rief mich 3 Monate später Charles Whitehead an. »Ich bin im Spiegel auf einen Bericht gestoßen«, erzählte er mir mit betonter Gleichgültigkeit. »Ich dachte mir, er könnte dich interessieren. Es ist mal wieder ein junges Genie aufgetaucht.« »Fantastisch«, sagte ich. »Wir werden eine Sendung über ihn bringen. Die übliche Geschichte, oder täusche ich mich? Absolut nicht. Die gleiche Stirn und die gleichen Augen. Die Mutter, die ihren Ehemann vor Jahren verlor, unser Freund, der Willenspezialist. Aber dieser Junge sieht echt gescheit aus. Man schätzt seinen IQ auf über 300. Ich kenne das Drehbuch. Nur habe ich die Sendung leider nie gesehen. Und wie heißt diesmal der Schauplatz? Hebron. Wo ist das? Bei Jerusalem, in Israel. Israel? Ich legte den Hörer auf. Irgendwo in meinem Kopf war der Groschen gefallen. Israel. Natürlich. Endlich ergab alles einen Sinn. Die 12 jungen Männer, die jetzt Machtpositionen besetzt hatten und alles kontrollierten, angefangen von den Regierungen Amerikas, Russlands und Chinas, bis hin zur Satellitenpolitik, die internationale Finanzwelt, die Vereinten Nationen, die Wissenschaft, die Jugend- und Protestbewegung. Sogar einen Judas gab es. Giuliano Caldara bei der Cosa Nostra. Jetzt war alles klar. Ich hatte immer angenommen, die 12 würden für irgendeine mysteriöse Organisation arbeiten. Dabei waren sie selbst die Organisation. Sie warteten auf den Augenblick der Ankunft. Wenn das Kind kam, würde alles aufs Beste vorbereitet sein. Von Nachrichtensatelliten. Die Leitungen des heißen Drahts würden frei sein. Die Armeen der Welt außer Gefecht gesetzt. Diesmal würde nichts schiefgehen. Eine Stunde später rief ich Charles zurück. Charles, begann ich. Ich weiß, was vorgeht. Israel, wovon redest du? Israel, begreifst du denn nicht? Hebron liegt ganz in der Nähe von Bethlehem. Es entstand eine atemlose Stille. James, um Himmels Willen, du meinst doch nicht etwa... Oh doch. Die 12 jungen Männer, was könnten sie denn sonst wohl vorbereiten? Und warum war der arabisch-israelische Krieg bereits nach 2 Tagen zu Ende? Wie alt ist dieser Junge? 13. Also sagen wir, nochmal 10 Jahre. Gut. Ich hatte so eine Ahnung, dass er kommen würde. Als Charles protestierte, reichte ich den Hörer Judy. Ich bin tatsächlich ganz sicher, dass ich recht habe. Ich habe die Bilder gesehen, die bei der Pressekonferenz von Joshua Herzl gemacht wurden. Ein etwas schwieriger Bursche, der nicht wenige Reporter vor den Kopf gestoßen hat. Er verschwand kurz darauf von der Bildfläche. Doch seine Mutter bewohnt jetzt zweifellos eine hübsche Villa mit weißen Mauern vor Haifa oder Tel Aviv. Und Jodrell Bank baut ein neues, gewaltiges Radioteleskop. Und eines nicht allzu fernen Tages werden wir die Zeichen am Himmel sehen. For now you're slow. Komsat-Engel von J.G. Ballard. Gelesen von Jonas Beck. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.